willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Ich bin René und heute mit dabei Holger. Hallo. Das und ich. Genau, und Marin. Und Marin, guten Tag. Ja, und wir haben auch ein tolles Thema. Ich habe es im letzten Podcast ja schon angekündigt. Mhm. Es geht um Ängste. Ich meine damit jetzt nicht so was wie Angst vor dem Tod, Angst vor Existenzängste oder so, Ängste oder sowas, sondern eigentlich so mehr Macken und Ticks. Ja, und da haben wir uns Experten dazu geholt. Nein, ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, ob Holger da auch was zu berichten hat, also bei Marin weiß ich, die hat garantiert was. Ja, ich habe eine. Und ich habe auch was und Holger hat es heute auch schon miterleben dürfen, mein Tick. Ach so? Meine Angst. Na, da bin ich ja gespannt. Ja. Da bin und ich gespannt. Und ich weiß nicht, ob Holger auch was hat. Ja, also es geht jetzt um so eine Ängste, die halt in normalen Lebenssituationen ein Unwohlbehagen hervorrufen. Mhm. Zum Beispiel die Entscheidung, ein anderes Eis zu nehmen, als man ursprünglich kaufen wollte. Das ist ein schönes Beispiel, ja. Nein. Ja, Marin, ich glaube, deine Macke, die ist am verbreitesten. Vielleicht kannst du. Am verbreitesten? Ja, ich glaube, ich kenne auch. Also die sogenannte Nullprobe oder Null-Check oder Nulltest oder Nullprobe, ja, so wird es genannt. Ich kenne es von, ich habe schon von anderen Leuten auch gehört. Echt? Okay. Worum geht es da? Dass bevor man sein Heim verlässt oder irgendwo seine Unterkunft oder was auch immer, guckt, ob alle Wasserhähne aus sind, ob der Herd auf Null ist, ob kein Bügeleisen an ist, ob die Türen alle zu sind, kein Licht an ist, ja, alles mögliche, alle elektrischen Geräte aus sind, was irgendwie einen Brand verursachen kann oder keine Ahnung. Bevor man die Tür schließt, muss alles auf 0-0 sein. Ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Also wenn man in Urlaub fährt, dann guckt man ja schon mal nach, so, Fenster halt zu, ne? Ja, aber... Jetzt ist die Frage, wie sehr einen das beschäftigt. Also ich muss das natürlich immer so machen, ich muss alleine in dem Haus sein, es darf keiner drin sein, es müssen alle raus sein. Damit keiner noch irgendwas ändert. Genau, es müssen alle raus sein, dann mache ich wirklich alle Türen zu, wenn ich jeden Raum gescheckt habe, Tür zu. Ja, dann gucke ich nochmal kurz rein, dann wieder Tür zu, dann gehe ich raus und dann darf man mich natürlich draußen nicht dran erinnern oder irgendwie so Reminder, ist das Bügeleisen jetzt wirklich aus? Ja. Weil dann gehe ich wieder rein. Dann fängt das ganze Kram nochmal von vorne an und auch am schlimmsten ist es im Auto, wenn man schon ein bisschen auf der Autobahn ist und sagt, Mensch Marina, wer hat jetzt die Kerze ausgemacht? Ja, wie ist es dann, wenn, nehmen wir mal an, du kannst nicht mehr zurückgehen, weil ihr halt schon im Auto sitzt. Ja, ruf ich die Nachbarn an. Haben also, du kannst ja nicht damit reden, du hast dann ein unheimlich ungutes Gefühl und das belastet dich dann. Ja, klar. Und dann wird Micha angerufen, unser Nachbar, so guck mal ans Fenster, ob die Kerze aus ist. Und dann ruft die zurück und sagt, ja, Kerze ist aus. Und dann ist gut. Oh, ja. Sicher? Sicher. Ja. Nun frag ich auch nochmal nach. Aber trotzdem ist es ein scheiß Gefühl. Ich denke auch manchmal immer mit der Kaffeemaschine. Ist die jetzt wirklich aus? Jetzt hast du da kein 0-0 gemacht. Jetzt ist es noch rot. Ach, scheiße. Aber meist ist es ja dann noch aus, ne? Ja, aber also, man weiß. Ich denke, ab einem gewissen Punkt kann man sich da schon auf sich selber verlassen. Ja. Also ich kenne es auch, aber nicht so in dem Maß. Also ich gucke halt auch, ob alles aus ist. Ich habe schon mal vergessen. Das ist mir einmal passiert, dass ich es vergessen habe. Wie groß war der Schaden? Würde ich gerade sagen, ne? Ich habe den Herd angelassen. Und was ist? Da ist nichts passiert, ich bin ja 5 Minuten später wieder rein. Aber wegen was anderem, dann habe ich ja gesehen, dass der Herd an ist. Nee, ich habe mir gerade überlegt, ob dieses einmal vergessen der Auslöser war. Es ist nie vorher was passiert. Nee. Also du hast es schon immer, das gab jetzt keinen Auslöser dafür. Ganz ehrlich, ja? Also ich habe es vorher noch nicht gehabt, aber mein Ex, hier, du weißt, wen ich meine, der Psycho, der hat es immer gemacht. Ach, der hatte den. Der hat es immer gemacht, der hat es ganz extrem übernommen. Ja, aber erst später. Irgendwie, wo ich alleine war. So. Dann also vielleicht doch geprägt irgendwie durch... Keine Ahnung, aber vorher habe ich nie so eine Macke gehabt. Und jetzt ist es ganz toll. Das wissen auch schon meine Freunde alle. Dann gehen die auch mal alle raus, wo wir jetzt im Urlaub waren. Hey, ja, Marie, du machst das schon. Dann gehen alle raus. Dann gucke ich unter das Bett, gebe die Bettdecken, nur alles. Guck ich in jede Nische. Mit deinem Job hat das nichts zu tun. Also bei diesem Bettdecken gucken, da guckst du, ob du irgendwas vergessen hast. Ja. Genau. Also diesen gründlichen Blick habe ich auch. Also ich muss dann auch durch alle Räume nochmal durch und nochmal checken, aber ich habe es dann nicht so massiv. Na, 0-0-0, sprich man hält die Hand unter dem Wasserhahn so. Es kommt wirklich kein Wasser. Check, oder, check. Genau, 0-0-0-0-0 am Herd. Nochmal anfassen. Ja, es ist so. Aber hast du auch schon eine Routine, wo du anfängst? Ja. Ja? Ja, zum Schluss die Küche. Dass du auch keinen Raum vergisst. Ja, zum Schluss die Küche und ich mache wirklich die Türen zu. Das da weiß ich, war da drin. Oh, nee, du hast doch so eine Liste zum Abkreuzen. Nein. Ich glaube, die brauchst du dann nicht mehr. Nee. Also ist wirklich so Tür zu? Ne? Okay, alles klar, abgeschlossen. Das ist schon wirklich massiv, ja. Aber das ist doch gut. Weißt du, was mir neulich passiert ist mit dem Herd? Fällt mir bei der Gelegenheit gerade ein. Ich wollte mir eine Pizza machen, als ich von Arbeit nach Hause kam. Hab die Pizza in den Ofen geschoben, hab den Herd angemacht, hab mich auf die Couch gesetzt. Das roch. Und dann roch es. Und ich wurde aufgefordert, doch mal zu gucken, was meine Pizza macht. Und ich habe auch gerochen, ja, habe ich schon gut angegangen. Habe den Ofen aufgemacht und der Ofen war kalt. Und ich dachte, hä, wie kann es dann riechen? Und dann fiel es mir ein. Ich habe eine Herdplatte angemacht. Und unsere Herdplatten sind abgedeckt mit Metalldeckeln. Nein, das war rot. Ja, und dann habe ich die Metalldeckel hochgenommen mit dem Holzstab. Und die war orangefarben, die Herdplatte. Das ist so ein komisches Material, die Herdplatte. So ein Stein, wie heißen die? Das ist kein Dranfeld, ne? Ich weiß. Und was man in der Platte hat. So eine Stein. So eine Steindinger halt, oder was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Was man in der Platte hat. Also eine orange. Eine Dranfeldplatte, die leuchtet ja normal. Gut. Immer, ne? Ja. Aber diese Steinplatten, die leuchten halt normalerweise nicht. Die sind wirklich orange. Ich habe die ausgemacht und habe gehofft, ey, bitte hör auf zu leuchten, bitte hör auf. Hat es dann irgendwann auch getan. Hat dann irgendwann auch getan, aber es hat gedauert. Aber was? Ne? Aber gut, das hat ja nichts mit dem Nullschicken. Das hat so viel nur gerade so nebenbei ein. Ja, aber ich meine, das ist ja so, okay, passiert mal. Ist mir auch schon passiert. Nee, und diese Check-Geschichte, das habe ich auch. Und das ist sogar, das hat sogar eine Ursache. Ja, genau. Also die eine ist diese Check-Macke mit der Fahrkarte. Ich muss, bevor ich in die U-Bahn steige, nochmal nachgucken, ob ich wirklich die Fahrkarte habe. Man muss dazu sagen, ich habe eine Jahreskarte. Ich habe die Jahreskarte immer in der Tasche an derselben Stelle und immer dabei. Aber seit ich mal erwischt wurde, ohne Fahrkarte, das war auch ein Versehen gewesen, muss ich nachgucken. Sonst habe ich dieses ungute Gefühl und denke, ja, habe ich jetzt bei oder nicht bei, und das beschäftigt einen die ganze Zeit. Mhm. Und um den Kopf halt leer zu kriegen, muss ich dann nachgucken in der Tasche, wo ich ganz genau weiß, wo sie drin ist, bevor ich einsteige. Oder spätestens, wenn ich drin bin, dass ich die Chance habe, noch auszusteigen. Echt? Ne? Und das ist passiert, weil ich bin mal, ich hatte damals ja als Screenkeeper auf einem Golfplatz gearbeitet, nach meinem normalen Arbeitstag. Und das war so eine Jahreszeit, wo man halt so mit Jacke oder nicht Jacke. Ich hatte die Fahrkarte in meiner Jackentasche. Und ich habe die Jacke, bin nach Hause gefahren, habe die Jacke abgelegt, weil es so warm war an dem Tag. Und bin in die Bahn und bin halt zu meinem zweiten Arbeitsplatz gefahren. Und als die Fahrkartenkontrolle dann, als ich hörte, die Fahrscheine bitte, wusste ich sofort, was ich vergessen habe. Ja. Und also, seitdem gucke ich immer nach. Also, aber das ist ja eine kleine Harmsmacke. Oder ist das von zwei gesetzt? Das geht, ja. Also, ja gut, aber ich finde, mich nervt es. Ich merke es immer, weil es halt Schwachsinn ist, dass ich nachgucke, weil ich sie mal bei habe. Und? Aber dein Kopf sagt dir was anderes. Und der Kopf, der sagt dir das so lange, bis du mich geguckt hast. Für mich ist das eine Prägung. Also das ist, da ist irgendwie ein Knick im Verhalten, finde ich. Wo ich mich aber frage, ich mache das ja auch, also ich mache das zu Hause. Warum guckst du nicht zu Hause, wenn du am Bahnhof bist? Nee, das reicht mir nicht. Ich muss wirklich kurz, bevor ich in die Bahn steige oder nachdem ich in die Bahn gestiegen bin, wenn ich zu Hause losgehe, gucke ich auch nach, ob ich sie dabei habe. Aber das ist ja normal. Ne? Da guckt man, wenn man Urlaub fährt, da gucke ich auch manchmal. Okay, da guckst du, hast du alles dabei, aber das ist noch keine Macke. Also das ist für mich noch normal, wenn man zu Hause schaut, ne, habe ich Fahrkarte dabei, alles klar. Aber ich muss dann, obwohl ich ja weiß, dass ich eingepackt habe, bevor ich in die Bahn steige, nochmal gucken, ob sie wirklich noch an der Stelle ist. Ne? Und da, finde ich, wird das schon unnormal. Und da muss ich wirklich die BVG rügen, dass sie das mit mir gemacht haben. Nee, weil ich musste, obwohl ich eine Jahreskarte habe, seit vielen Jahren, nachweislich, für die auch nachvollziehbar, wenn der Kunde. Ja, hin, ne? Das Problem war, wir hatten in diesem Jahr, ich musste die volle Strafgebühr zahlen, weil wir hatten, jetzt kommen die Umstände. Ich hatte in dem Jahr, wo es passiert ist, die Fahrkarte über Julia geholt, wegen einem Zeitungsabo. Ne? Da hatten wir uns mal abgewechselt mit, sie brauchte die nicht, weil sie Auto fuhr, aber dann haben wir mal auf ihren Namen, ein Jahr später auf mich. Und das war in dem Jahr, wo es halt über sie war, was dann für die BVG halt ein anderer Kunde ist. Und somit... Ach so. Also nicht nur die Bearbeitungsgebühr. Nee, sondern die vollen 40 Euro. Da hat mich die BVG echt scheiße geprägt. Da hat mich die BVG richtig mies geprägt, ja. Das ist krass. Ja. Jetzt bin ich gespannt auf die zweite. Die zweite Sache, die hat Holger gerade im Auto mitbekommen. Ich möchte was aus deiner Sicht hören. Nee, das nicht. Wenn ich dann ganz nervös anfange, an meinen Taschen rumzusuchen. Woran gucke ich? Nach dem Handy, glaube ich. Ne? Nee, Handy gar nicht. Nee. Das ist doch nicht dumm. Warte mal. Schlüssel. Das ist für mich, wenn ich nicht weiß, wo mein Schlüssel ist, da kriege ich eine Scheibe. Also wenn ich jetzt unterwegs bin, den Schlüssel habe ich keinen festen Ort. Der hat in meiner Hosentasche, mal in der Gürteltasche oder im Rucksack, ne? Habe ich keinen festen Ort. Aber wenn ich nicht weiß, wo der Schlüssel ist, dann kriege ich eine Scheibe. Das also, kann ich aber ganz verstehen. Auch wenn also, ich zu Hause bin. Wenn ich zu Hause bin und er hängt halt nicht am Schlüssel. Also er hat halt keinen festen Ort. Und das macht mich total nervös. Da kann ich auch nichts anderes machen. Ich muss dann unbedingt klären, wo ist der Schlüssel. Wenn ich das weiß, dann... Aber es ist ein super Beispiel. Ich war mal hier gewesen mit Papa, also mit meinem Papa. Und ich sollte ihn nach Hause fahren, weil es ging ihm nicht gut. Meine Mama war noch hier, bla bla bla. Papa, ich fahre dich nach Hause. Alles klar, hast du einen Schlüssel? Ja, hab ich. Ist nicht gleich um die Ecke, wo er wohnt. Dann sind wir da hingefahren, setze ihn vor der Tür ab, drehe so meine Runde und sehe ihn immer noch da stehen. halt wieder an. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Könnte mir nie passieren, weil ich immer nachgucke. Ist so wie jetzt. Dann sind wir wieder ins Eck, wir zurückgefahren. Ja. Er hat zwar einen Schlüssel drin gehabt, aber nicht den, den er brauchte. Er hat auch nicht nachgeschaut gehabt. Ne? Also ist das schon ganz berechtigt, so eine Macken. Ne? Das sind ja keine... Nee, man sichert das. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen auf den Charakter zurückzuführen. Vielleicht ist es Leute, es gibt ja Leute, die so, ja, wird schon. Aber und das. Und dann gibt es Leute, die so, okay, das muss jetzt so. Ne, so ich kenne aber auf Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, so. Also ich bin auf Arbeit, wenn ich weiß, ich gehe jetzt in Urlaub. Ja. Für 2 Wochen. Gucke ich mir wirklich meinen Computer an, gucke mir meine E-Mails an, gucke mir meinen Platz an. Ratter, ratter, ratter, ratter. Sammel die letzte Woche schon, so übergabemäßig, mache mir immer Notizen. Ja. Und dann ganz zum Schluss, einen Tag davor, schreibe ich wirklich alles ordentlich ab auf meine Übergabe. Alles, und wenn es nur ein Klacks ist, wie zum Beispiel Dienstplan schreiben, was selbstverständlich ist, ich muss es aufschreiben. Ja. Damit ich es auch ordentlich übergebe. Also jeden Scheiß, das mache ich wirklich immer. Dein Vertrauen ist nicht sehr groß, ne? Nee, es hat nichts mit Vertrauen zu tun. Ich muss das einfach machen. Ja. Ich muss einmal, ich weiß, meine Übergabe ist immer riesenlang, A4-Blatt, und da steht jeder Pups drauf. Den anrufen. Und erst dann bin ich zufrieden. Und ich frage nochmal, hast du es verstanden? Ja. Und dann ist es gut. Ja. Ich hatte mit dem Schlüssel heute noch die erweiterte Geschichte. Also wir waren unterwegs, shoppen. Und das war wieder so ein Wetter, wo ich die Jacke halt dann auch mal im Auto lasse. Mhm. Und ich konnte mich aber, wie wir halt vom Auto weg sind und schon unterwegs einkaufen, konnte ich mich nicht erinnern, wo ich die Jacke, was ich mit der Jacke getan habe. Also ich konnte mich nicht erinnern, dass ich sie in der Hand hatte und irgendwo ins Auto gelegt habe. Ne? Also und da ist der Schlüssel drin. Nee, und das hat auch mich total fertig gemacht, weil ich dachte, ich muss jetzt wissen, wo diese Jacke ist. Ne? Und am liebsten hätte ich den Einkauf an der Stelle erstmal abgebrochen, mir die Gewissheit zu holen. Ich konzentriert und ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich habe also, hab den Einkauf überstanden, ne? Und habe dann schnell nachgeguckt und sie lag halt immer. Also mir, ich habe mir überlegt, hast du sie irgendwo hängen lassen? Aber sowas passiert mir halt nicht, weil ich dann auch immer, wie ich du das auch machst, ich wenn ich einen Ort verlasse, gucke ich halt. Das ist wie automatisch, dass man guckt. Also ich weiß immer schon, verloren habe ich es garantiert nicht. Jetzt ist nur die Frage, wo in meinem Umkreis, den ich kontrolliere, befindet sich das. Ne? Aber weißt du was? Das ist wie ein Kontrollwahn, ein Kontrolltick. Und ich muss so, ich habe noch einen Tick, ich habe noch einen. Ja, ich habe immer Angst, dass ich mein Auto nicht abgeschlossen habe. Ich habe hab ja zwar Zentralverriegelung und mache blieb, es ist wirklich zu, ich muss zu diesem Auto gehen, ich muss die Tür anfassen und ich muss gucken, ob es zu ist. Was ist das nicht einfach nochmal auf und zu? Nein, kann ich nicht. Ich muss anpassen. Das habe ich dann, abgeschwächter Form, weil ich gucke dann nochmal, wenn ich mir unsicher bin, mache ich es nochmal auf und nochmal zu und dann ist es auch noch. Mache ich auch, aber ich muss es dann auch anfassen. Das geht sonst nicht anders. Und ich habe keine Zentralverriegelung und fasse auch immer nochmal an. Läuft das eine Runde ums Auto rum denn? Ja. Geht nicht anders, ich muss es so machen. Aber weißt du, vor allem, ich habe immer meinen Kofferraum verschlossen, selbst wenn ich im Auto sitze. Ja, ich auch. Ich habe nur gerade bei Wikipedia nachgeguckt, also zum Thema Zwangshandlung. Oh, es ist doch kein Zwang. Pass auf, ich sag dir mal, was Wikipedia sagt. Die Zwangshandlung ist eine Handlung, die sich im Rahmen einer Zwangsstörung dem Betroffenen unwillkürlich und gegen dessen Willen ständig aufdrängt. Es ist eine Zwangshandlung, es ist wirklich so. Ja. Okay. Das andere, was du jetzt gesagt hast, ist ja Ängste. Also eigentlich hatte ich ja also das Thema auch anvisiert, Ängste, die so ungewöhnlich sind. Ne? Also jetzt nicht Phobien. Also das eine war eine Zwangshandlung, was ja auch mit Ängsten verbunden ist, weil man die Angst hat, irgendwas hat man nicht richtig oder haut nicht so hin, wie man sich das denkt. Bei dieser Angstgeschichte habe ich zum Beispiel auf Toiletten mich einzusperren, wenn ich abschließe. Ach du, ja, ich sowieso, die kenne ich. Wenn ich alleine in der Firma bin, letzter, habe ich immer, denke ich immer, wenn die Tür abgeschlossen ist, gucke ich manchmal echt nochmal nach, geht sie nochmal aufzuschließen, dann geht noch aufzuschließen und mach wieder zu. Weil ich Angst habe, wenn ich der Letzte in der Firma bin, dass ich das Wochenende da verbringe. Das ist so ein Altbau in Mitte von Berlin, ne? Und die haben so ganz schmale Schießschartenfenster nur. Das heißt, da passt du nie durch. Ich würde da definitiv nicht durchpassen. Und das zweite Problem ist, der Raum ist so klein, dass ich nicht mal mit viel Kraftaufwand die Tür halt öffnen Angst, könnte. Und dann mache ich mir echt, wenn ich dann auf dem Klo bin, mache ich mir echt so, ey, hoffentlich kommst du wieder raus und was ist, wenn die Tür jetzt nicht aufgeht und... Echt? Nee, sonst ist es halt nicht. Und die Ursache ist, und das sind aber zwei Ursachen, mir ist als Kind... Als Teenager, oder? Nee, das war als Kind. So, als Kind sogar schon, also ich weiß nicht, da war ich vielleicht 7 oder 8 oder sowas. Da waren wir auf einer Raststätte und auf der Raststätte musste ich halt auch auf die Toilette und ich bin in so eine Kabine halt rein und wir waren ein paar Leute, mit denen wir da gefahren sind. Ja, und dann wollte ich aus der Toilette raus und ich krieg die Tür nicht mehr auf. Ich habe die Tür aufgeschlossen, habe an der Tür gedrückt und sie ging nicht auf. Und ich habe Panik gekriegt. Ich dachte, die vergessen mich halt auf dem Klo. Ne? Und ich habe echt wie ein Bekloppter an der Tür gedrückt und die hat sich nicht gerührt. Ne? Habe aufgeschlossen, dann wieder zu, habe geguckt, ob es da irgendwie liegt. Und habe dann echt auch gerufen. Ne? Und dann drückte einer von außen gegen die Tür nach innen auf und sagte, was ist denn los? Und Ich hätte ziehen müssen. Das Problem war, ich hätte an dieser beschissenen Tür nur ziehen müssen, aber ich habe gedrückt. Aber es hat sich so bei mir eingebrannt. Und das zweite Erlebnis war... Ich bin das aber auch gewohnt, dass man eigentlich mal drücken muss. Nee, das ist ja in der öffentlichen Toilette blöd zu drücken. Dann machst du die Tür kräftig auf und der andere kriegt sie noch im Kopf. Ja, das wie ist das in Wohnungen? Da gehen die nicht auch nach innen auf? Nach außen. Nee, nach außen in den Toiletten. Nach innen? Bei uns geht die nach außen. Ja, weil nach innen kein Platz ist. Ja. Ja, nee, stimmt. Ja, da geht es tatsächlich an. Also bei uns in der Wohnung gehen die auch nach innen auf. Ja, sie sollten schon nach innen aufgehen, das macht mehr Sinn. Ja. Aber das geht in dem Fall ja nicht, wenn die Toilette so groß wie die Tür ist. Nee, und der zweite Fall war gewesen, während der Berufsschule, da muss man halt auch irgendwann auf die Toilette. Und dann hatte ich halt auch zugeschlossen und wie ich fertig war, wollte ich raus und die Tür ging nicht auf. Und diesmal war das Problem nicht ziehen oder drücken, sondern es ging der Verschluss, ging wirklich nicht mehr auf. Also der war, irgendwas war da verkantet oder verhakt. Ich konnte die Tür nicht mehr aufschließen. Und das war so eine, da konntest du nicht mehr oben rüber klettern, sondern die war halt richtig zu. Aber es war ein Fenster da. Und jetzt war gerade Pause gewesen. Und irgendwie aber schon so, dass die alle schon am Reingehen waren. Jetzt habe ich halt durch diesen Fensterspalt zwar so die Klassenkameraden vorbei gesehen, aber die hatten mich auch nicht gehört. Ne? Und Handy hatte ich auch bei, aber es hatte irgendwie nicht funktioniert. Du hast die Tür aufgestoßen. Und jetzt hatte ich... All meine Erinnerungen ich war eine Zeit in meinem Karate, all meine Erinnerungen, die ich hatte an diesen Sport, habe ich zusammengenommen, ne? Und da gibt es ja so dann halt Techniken, wo du Kraft halt auf einer Stelle bündeln kannst, ne? Das ist ja beim Karate so, du stoppst genau an der Stelle, wo du treffen willst und dadurch ist die Kraftübertragung besonders stark, ne? Stimmt, du warst ja beim Karate. Ja, Karate-Teenager. Und jetzt habe ich halt dieses Wissen an der Tür angewandt mit dem Fuß und also ich bin halt zwei Schritte zurück und bin auf die Tür zu und dann mit kräftig ausgestrecktem Fuß eben gegen das Schloss. Mhm. Und es hat so gescheppert und... Hast du aufgekriegt? Ja, die Rückseite von dem Schloss, also von dieser Plastikhaltung da, die ist quer durch das Klo geflogen und bis vor die Haupttür der Toilette. Ich habe mich gewundert, dass keiner gehört hat. Ich war draußen und damit war ich glücklich. Ja, und wahrscheinlich dadurch habe ich so... Hast du schon zwei Klo-Erlebnisse? Schon zwei Klo-Erlebnisse. Also, so was habe ich noch nicht gehabt. Das ist nicht so. Aber Holly! Was? Ich? Hast du keine Macke? Also kein Klo? Hast du keine Angst? Klo-Erlebnis habe ich nicht, nee. Angst habe ich beim Autofahren, beim Linksabbiegen. Beim Linksabbiegen? Wo man immer noch auf den Gegenverkehr achten muss. Achso. Weil ich nie 100%, bin die Ampel schon 100 Mal gefahren oder so, ich weiß aber trotzdem immer nie genau, wo ich mich hinstellen soll. Ist es dann nur die Unsicherheit, dass du nicht weißt, wohin, oder ist die Befürchtung, dass da irgendwas passieren könnte? Naja, passieren tut ja nichts, weil ich denke mir, dann fahre ich lieber langsamer, bevor irgendwas kaputt geht. Ah. Aber ich lasse den anderen grundsätzlich dann meistens immer den Vortritt, also die Linksabbieger, die mir entgegenkommen. Du siehst das doch an der Straße, dass du auch immer... Nicht immer. Naja, aber du kannst ja doch die Linie denken. Siehst du, jetzt versucht man Holger zu denken. Holger denkt dir doch einfach eine Linie, eine gerade. Das tue ich. Ja. Dann müsste es doch eigentlich kein Problem sein. Was meine Fantasie lebt. Ja, das ist ja richtig. Also, nee, keine Ahnung. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein werfen. Deswegen würde ich sagen, dass deine Angst unbegründet ist. Es gibt so viele Ängste. Aber ich glaube, meine Ängste gehen auch aus den Büchern hervor. Okay. Wenn man so viel liest. Ja, kriegt man auch Macken. Also man hat auch Angst vor Sachen, die man nicht erlebt hat. Also das jetzt mit der Toilette war zum Beispiel ein Beispiel. Gebranntes Kind scheut das Feuer, nach dem Motto, ne? Mhm. Und was du gerade sagst mit dem... Ja, deswegen muss ich auch immer gucken, abends mache ich einmal meinen Rundgang, bevor ich ins Bett gehe, ob der Schlüssel nicht mehr draußen hängt, ob abgeschlossen ist, Kerzen auch in die Rollos runter sind. Und manchmal, hast du das. Und es dürfen auch keine roten Punkte an sein, an den Fernsehern oder so. Also an den Geräten, kein Standby. Warum? Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass... Das ist ja wieder deine 0-0. Nee, das wüsste ich auch nicht, wieso. Es ist halt einfach so. Aber manchmal, ich finde das auch ganz schrecklich, wenn... Ich kann auch nicht mehr auf dem Fenster schlafen. Fenster muss immer zu sein. Warum? Das kann ich dir nicht sagen, aber es muss zu sein. Ich kann nicht mehr auf dem Fenster. Oh, da kenne ich auch nichts von der Geschichte. Ich kann dir das nicht sagen. Da lag sie schon am Bett und ich habe draußen vor ihrem Fenster noch eine Zigarette geraucht. Und ich habe einfach aus dem Aschenbecher auf und zugemacht. Das war, glaube ich, dieser Keramik-Aschenbecher. Das hat so ein bisschen geklappert und ich habe sie dann von innen hören, fragen hören, so, was war denn das? Und Rico meine Paoli, der inne raucht. Stimmt, kann ich mich dran. Ja, aber ich muss Fenster zu haben und. Ist das durch deine Leserei bedingt? Weiß ich nicht. Du, echt, ich male mir so komische Sachen aus. Manchmal im Auto, wenn du im Dunkeln fährst, ja. Und du fährst an Wäldern vorbei. Ich darf das, glaube ich, gar nicht sagen. Sag gut, es gibt noch andere Leute, die Aktenzeichen nichts im Fall. Und wenn du in den Wald guckst, ja, ich guck, mag ich da gar nicht so schnell gucken, aber ich gucke den trotzdem immer hin. Weil ich immer, da denk steht immer, einer. Ja, da denke ich mir, da steht einer und macht böse Sachen. Und ich denke immer, wenn ich weiter will, dass da oben im Baum so irgendwer Nacktes hängt. Ja, nee, das ist aber, das ist so eine typische Angst, die man kriegt, wenn man Aktenzeichen Y guckt. Ich gucke aber nicht X, also wenn ihr es nicht nachvollziehen könnt, dann solltet ihr mal Aktenzeichen XY gucken. Ich glaube, da kann man dann schnell nachvollziehen. Ja? Ja, weil das ist schon klar, wenn man... Aktenzeichen XY ist für mich ein gutes Beispiel, weil es passiert alles, was man dort sieht, so, in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Ja. Ne? Und man hat halt so im Hinterkopf, es passiert nebenan. Ne? Das heißt, es kann dich auch treffen. Ne? Und weil es halt so realistisch dargestellt ist, so, also. Du sagst ja so cool, ich hätte meine nächste Angst, ey. Oh, ich hasse das auch, wenn ich alleine bin. Wenn die Kinder ist, wa? Und dann so, ja, jedes Geräusch, wäre irre, wenn die Bibi alleine. Aber das ist, glaube ich, bei Hausbesitzern normal. Also das kenne ich jetzt aus meiner Familie von meiner Mutter. Ich habe immer Angst, dass da einer einsteigt. Ja. Oder irgendwie mal guckt. Ich weiß auch nicht, einfach mal guckt. So meine, wenn ich so hier jogge oder laufe, denke ich, mein Gott, hat er gesehen, dass ich hier schon zehnmal gelaufen bin. Irgendwer ist er. Und du guckst wirklich nicht Aktenzeichen XY? Nein. Das ist original Aktenzeichen XY. Ich lese. Ich lese wirklich schon. Ach, gibt es als Buch Aktenzeichen XY? Nein, aber nee. Das ist voll so, ganz komisch. Fenster zu, Tür zu, ich muss auch immer gucken. Und wenn ich dann morgens aufwache, ich das mal einen Tag wirklich nicht gemacht habe, ja, weil ich mich auf meinen Mann verlassen habe, und stehe morgens auf und mache die Tür auf und sie ist offen und der Schlüssel hängt raus und der war jetzt noch draußen. Ja, dann werde ich jetzt laut. Gute Lehre. Und deswegen vertraue ich meinem Mann nicht, in nicht und ich mache es immer, bevor er trinkt. Deine Angst steuert dich. Na, schlimm eigentlich. Ich habe es letztens. Also Verfolgungswahn hast du nicht so. Nö, aber ich habe auch im Hotel Angst, dass ein Feueralarm ausgelöst wird. Wegen dem Stress, den du dann hast, arbeitstechnisch, oder? Ja, einfach Angst. Du, also nicht vor dem Feuer, nicht, dass es jetzt brennt? Oder? Nee, nicht, dass es jetzt brennt. Nein, vor dem Alarm halt, vor dem Stress. Vor dem Alarm, okay, alles klar, jetzt musst du das und das und das machen, dann kommen die Leute, die bewegen sich nicht runter, jetzt musst du ja wie eine Durchsage machen durchs ganze Hotel in zwei Sprachen. So, Attention, Attention. Ja, da geht der Adrenalin ganz schön hoch. Da hat man jedes Mal, okay. Na gut, aber das finde ich normal. Also, das ist eine klassische Stresssituation, finde ich. Das finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Ich habe dann noch eine Sache, die ich auch ungewöhnlich finde, zum Beispiel bei mir. Beim Einsteigen in den Fahrstuhl, ich muss ganz schnell vom Äußeren des Fahrstuhls in den Inneren rein. Also ich muss schnell einsteigen. Ich kann nicht in der Mitte stehen bleiben. Ach, in der Tür? Ich habe nicht Angst vor der Tür. Ich habe Angst, dass das Ding abstürzt und man steht genau dazwischen. Das macht aber, wirklich, aber ich kann auch im Fahrstuhl zum Beispiel nicht runtergucken. Echt? Ich habe da jedes Mal das Gefühl, das könnte ja vielleicht dieses Blinklicht kaputt sein. Also du hast dann, wenn du rüberfährst, ja. Ist man so mit Unwohlbehagen da schnell rüber. Ja, das wird sich wahrscheinlich so von der Art und Weise. Aber Fahrstühle sind generell, denke ich, haben viele Leute so ein also ich habe keine Ahnung von Fahrstuhl. Nein, nicht im Fahrstuhl. Ne? Aber wenn man auch vor dem Fahrstuhl vielleicht steht und noch runter guckt, man sieht ja manchmal Höhe. Diesen... Ja, Höhe ist ja noch... Nee, man sieht ja diese Stränge, man kennt es ja, ja auch diesen... Wobei Fahrstühle, die sich zu den sichersten Verkehrsmitteln, hätte ich beinahe gesagt, Transportmitteln gehören, weil die so doll gesichert sind. Und gerade in Deutschland muss man sich... Du, also wir haben so viele Panikattacken im Hotel, wir haben ja so viele Fahrstühle bei uns, auch die für Lieferanten. Sind die schon abgestürzt mal? Also ist da schon mal ein Fahrstuhl abgestürzt? Ja. Echt jetzt? Ja, aber nur vom ersten runter, da war nämlich noch ganz neu eingebaut. Nee, nicht abgestürzt, sondern die Decke ist runtergekommen. Ach so, das ist neu gebaut gewesen, Omi Opi waren drin gewesen und dann ist die Decke von oben runtergekommen. Naja, da musst du halt reagieren. Ja. Und andermal hat die, wenn der Fahrstuhl irgendwie stecken bleibt, man kommt nicht vorwärts, klingelt es bei uns vorne das Telefon. Ja. So, ich sag dann, ich stecke im Fahrstuhl. Ja, an welchen denn? Ich weiß es nicht. Und dann guckst du alle Fahrstühle durch, Gäste, Fahrstühle. Wo sind die denn? Ja, mal 1000 und dann im Kaufhaus. Und dann stecken die in dem Bürogebäude in irgendeinem Fahrstuhl. Das kommt nämlich auch bei uns an. Ach so. Jetzt find den mal. Ja. Und das Schlimme ist, in gewissen Fahrstühlen kannst du nur mit deiner Codekarte weiterkommen. Ja. Mit denen. Und wenn Gäste keine haben, können sie nicht weiterkommen. Und dann stehen sie dann, öffnet sich auch nicht der Fahrstuhl. Und dann können halt direkte Phobien ausgelöst werden und dann brüllen die da rum und du kriegst sie in den Massen Ping. Und hier sind einfach nicht bei mir hingehen. Ja. Aber das ist ätzend, du weißt nicht, wo der ist. Und es ist auch so ein gewisses Gefühl, oh Gott, wie hilfst du dem jetzt? Ja. Wie kriegst du jetzt diesen Fahrstuhl auf? Wie, ja. Also diese Fahrstuhlgeschichte ist bei mir eine Hörensagenangst, weil ich habe mal von einer Geschichte gehört, wo halt eine Mutter einen Kinderwagen reingeschoben hat. Und der ging hoch. Und dann ist der Fahrstuhl abgestürzt. Ne? Und sie stand mit dem Kinderwagen noch eine Hälfte drin, eine Hälfte draußen. Und das hat sich auch so in meinem Kopf... Die können auch hochgehen. Nicht. Echt? Okay, aber ja, gut, man denkt jetzt immer an die Alternation. Dann, ne? Klar, das, sicher, das geht ja auch. Und Paternoster konnte ich als Kind auch nie fahren. Oh. Was ist das? Das ist hier Fahrstuhl ohne Tür. Das ist dieses Durchgehen. Was ständig fährt das Ding? Du musst während der Fahrt einlaufen. Wobei ich damit jetzt gar kein Problem habe. Als Kind war ich da sehr unsicher. Aber die eine Seite fährt runter und die andere Seite hoch. Du hast Kabinen, während der Fahrt du hast in der Etage zwei Löcher an der Wand und da fahren Kabinen vor. Ach, was ich im Fernsehen mal sehe. Achso, da bin ich noch nie mitgefahren. Ja. Und da habe ich mich nur immer gefragt, was passiert, wenn der oben durch, also wenn man so durchfährt. Ich auch gefragt, aber gehst du da auf den Kopf? Da gibt's ja, das haben wir bei diversen versteckten Kamerasendungen schon gemacht, dass die Leute dann kopfüber runterkamen. Aber es ist nicht so, also die Kabine fährt natürlich oben gerade weiter auch blöd, wenn da und oben fährt dann wieder runter. Ja. Nee, da ist also man muss Fahrstuhl mit Vorsicht genießen und auch diese automatischen Türen muss man immer mit Vorsicht genießen. Na gut, das bei einer automatischen Tür kann nicht viel passieren. Na doch, bei Omi schon. Ich habe schon, musste schon zwei Omis retten. Nein, ich meine diese Schiebetüren, diese Automatik-Schiebetüren, die du im Hotelzimmer siehst. Was kann da nicht passieren? Na, da klemmt man dran ein, dann macht man sich wieder los. Und dann, ja, die Kinder nicht. Sind die so stark? Die Automatiktüren haben eine gewisse Lichtschiene, dann muss man erkennen, da kommt jemand und da kommt keiner. Und wenn die Kinder da keine gewisse, noch so Kleinkinder, keine gewisse Größe haben und dazwischen, und quetscht, der kann der Name acht sein. So stark? Natürlich. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Sind die sicher bestimmt? In gesichert, in dem Sinne, dass sie nicht mehr aufgehen, Haben wir schon. Ich spreche aus Erfahrung. Okay. Ne? Und deswegen passe ich auch wirklich mal auf, wenn ich sehe, dass da kleine Kinder an den Türen sind, wenn ich stehe. Ja, und die Eltern sind. Kind weg. Ja. Wirklich. Und genauso mit Fahrstühlen. Bei Fahrstühlen finde ich. Die erkennen das auch nicht. Wenn dein Kind einsteigt, dann. Da fällt mir noch was ein. Das geht auch mit Hunden und Leinen. Aber bevor du gerade von den Türen redest, bei der U-Bahn. Ich renne nicht nach U-Bahn, weil ich, mir ist einmal passiert, ich bin nach einer U-Bahn gerannt. Ich war drin und mein Rucksack nicht. Da war so eine 1,5 Liter Wasserflasche drin. Und da haben wir versucht, drei Leute wollten mir helfen, die Tür aufzumachen und haben es nicht geschafft. Ich musste dann schlussendlich so doll an meinem Rucksack ziehen, dass ich die Plastikflasche zusammengedrückt habe. Der war halt nass, also hast du den Rucksack wieder gekriegt? Nee, das war es nicht, aber die Flasche war extrem zusammengedrückt und war auch ein schöner Kraftaufwand. Ah, das mag ich auch nicht. Und ich habe bestimmt die U-Bahn eine ganze Minute lang aufgehalten und die ganze Zeit dü. Da habe ich jetzt auch gesehen, wie meine Mutter und mein Vater mal beim Einsteigen die Straßenbahn halt sich auch beheilt haben. Wir waren schon drin und die Tür ging auch zu und die waren halt noch nicht beide in der Bahn richtig drin. Aber da ist bei mir jetzt nichts hängen geblieben. Also, aber ich glaube, da haben viele schon ein bisschen, ich sage nicht Angst, aber Respekt davor. Ich hasse es auch, wenn ich in der U-Bahn sitze und sehe, dass einer auf dem letzten Drücker irgendwie noch rinhört und denke, wenn der jetzt zugeht. Nee, siehst du, da denke ich mir, ja, jetzt wartet die Bahn, dann geht die Tür halt auf. Aber die warten nicht, die sehen es doch nicht. Natürlich, der Mensch. Na klar, die haben Spiegel, Da guckt er doch nicht mal rein, sag mir doch nicht, dass er jedes Mal. Ich glaube, die können auch gar nicht losfahren, bevor die Türen nicht. Klar. Glaube ich nicht. Ah. Natürlich. Bis die da irgendwann Schneiden einbauen, weißt du, dass der Rucksack abgeschnitten wird, dann natürlich zu. Also es gibt schon so einige Ängste, auch Stürme, ne? Stürme, Wind, wenn das so, doch. Angst vor Naturgewalten? Ja. Also da habe ich mich jetzt gedanklich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Wo ich Respekt vor habe, ist, wenn ich mit einem kleinen Kajak auf der Spree bin und du dann diese Wassermassen halt siehst und du bist halt in der Mitte des Gewässers. Gut, man kann schwimmen, also von daher ist die Sorge auch relativ groß. Aber da hat man schon Respekt, wenn man da auf etwas Offeneres kommt. Wasser, hab ich dir schon mal gesagt, Wasser. Wenn du im See baden gehst, wenn das so dunkel ist. Achso, wenn da unten in der Tiefe. Da denke ich immer, da sind eklige Sachen. Stimmt. Da kann ich auch nicht rein. Geht mir genauso. Da haben aber bestimmt ganz viele. Also wir sind nicht die Einzigen. Okay, aber das ist schon ein bisschen mit Ekel dann verbunden. Das ist, finde ich, jetzt auch nicht außergewöhnlich. Also da kann ich mich erinnern, als ich in der Spree vor einiger Zeit war, barfuß, war das schon ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man nicht weiß, was da unten auf dem Grund liegt. Ich dachte, in wessen Gesicht trittst du wohl gerade rum? Genau. Oder? Also wirklich. Und ich habe seitdem ziehe ich, wenn ich in der Spree, wenn ich gezwungen bin, in der Spree laufen zu müssen, weil ich zum Beispiel mit Leo jetzt, der ein bisschen kürzer ist, da irgendwie den Festhalter oder ein Boot halte, zieh Schuhe an. Ja. Na und trittst du dem trotzdem in den See? Das ist mir dann wurscht. Das ist mir dann denkt sich, oh, nicht die Nase, so umstehen. Und da kommt jetzt schon meine große Leidenschaft. Leidenschaft. Oh Mann, siehst du, jetzt krieg ich schon Angst hier. Mann, no. Da kommt meine große Leidenschaft schon durch. Ich würde gerne mal die Spree ohne Wasser sehen, aber ich glaube, das habe ich schon oft, habe ich euch zumindest schon oft erzählt. Ne? Weil ich denke, dass da ganz viele schöne Sachen sind. Das super interessant aussehen. Wahrscheinlich auch sehr eklig zum Teil. Ja. Wenn man da mal. Das wäre ein tolles Geschenk übrigens. Würde ich mir mal wünschen, dass ihr mal für mich einen Teil der Spree abtrennen lasst und Wasser abpumpen. Und dann eine Wanderung durch die Spree. Ich glaube, da ist ein Schlampe sinken, du. Ich denke auch. Also ich sehe ja, was auf der Spree schwimmt, auch so an Zeugs, ne, an Flaschen und so. Da wird wahrscheinlich noch einiges. Was für eine Handflaschen sammeln. Ich wollte nur gucken, ob Zwangsgedanken, Zwangshandlungen. Ich wollte nur schauen. Das ist ja der Zwang, aber Zwangshandlungen. Zwangsideen, Zwangsbefürchtungen, Zwangsvorstellungen. Aber hat da nichts mit Angst zu tun? Null-Check. Das sind, diese Zwangdings und Ängste, denke ich, das ist schon fast irgendwie. Es gibt ja so verschiedene Ängste, also so unterschiedlich. Mit dem Wasser, wir haben es alle mit diesem Tsunami, was damals 2006 war. Nee, doch, 2006 Weihnachten, ne? War der Tsunami. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch in der Ostsee sitze, ob es eine Ostsee ist, Nordsee oder sonst wo, ist immer ein komisches Gefühl, dass man da wirklich sitzt und so, jetzt. Da gibt es aber auch das Gegenteil von, ne? Das ist wieder bei. Das ist, Gegenteil. Das Gegenteil wäre, dass ich sage, Wasser, mir passiert das sowieso nicht. Achso, ja, mir. Nee, ne? Das denke ich. Also es gibt viele Sachen, wo man kriegt ja viel mit. Das Fernsehen und die Nachrichten sind ja voll damit mit negativen Sachen. Irgendwie scheint das ja auch viel interessanter zu sein als schöne Sachen. Ja, und ich glaube, dass man dadurch auch schon ganz schön mit Ängsten vollgepumpt wird. Na klar, Wasser, aber Stürme, die ganzen Windrosen, die jetzt passieren. Vielleicht härtet das aber auch viele ab, weil du siehst so viele negative Sachen im Fernsehen, dass du dir sagst, das ist so viel, das ist alles so weit weg, das kann mir gar nicht passieren. Und das ist der Unterschied zu Aktenzeichen XY, wo ich halt der Meinung bin, du siehst, das passiert in deiner unmittelbaren Umgebung. Du hättest an dem Tag in der Bank sein können und gerade Geld abholen wollen, wo der Typ da denkt man aber auch manchmal, wenn man so um Discounter geht oder der sieht komisch aus. Nicht, dass da jetzt irgendwas, doch, die wenn nicht. Also wenn man so manche Leute, also am 11. September. Da denkst du auch manchmal, wenn du so lang gehst, so ein paar, ich denke ich manchmal, dass der jetzt nicht einfach ausrastet, und weil es gibt ja so viele Ausrastermenschen, dass er dann zusticht oder irgendwie so. Wirklich. Ja. Da gibt es so viel durch. Also ich fand nach dem 11. September damals, habe ich schon, wenn ich, das ist jetzt auch, soll nicht abwerten gegenüber Leuten sein, die halt aus Ländern kommen, wo eben die Terroristen damals herkamen. Aber man hat schon, wenn man dann jemanden gesehen hat, der augenscheinlich eben so aussah, hat man schon, irgendwie wurde man daran erinnert, weil so hat das Ereignis am 11. September ja auch angefangen. Ne? Da ist auch jemand, der so ganz normal in die U-Bahn steigt oder bei anderen Attentaten halt. Also das, aber da muss man, glaube ich, mit. Oh. Ist so wie mit der S-Bahn hier in Berlin, ne? Mit dem Schubser. Da gab es mal in der S-Bahn, das war in Hamburg, genau. Das war in Hamburg gewesen, glaube ich, Nee, der Leute auf die Gleise geschubst hat. Und da habe ich, muss ich sagen, auch immer gedacht. Ich stehe auch im Bahnsteig nicht direkt dran. Ich stehe immer ein Stück weiter weg und gucke auch immer, wer da mir entgegenkommt. Also ich bin wirklich immer weiter weg, weil es ist ja hier auch so oft, dass du ausrutscht oder einer rempelt dich an oder was weiß ich. Und ja, Ostkreuz kann ich mir das gut vorstellen. Ich stehe immer weiter weg. Und in Berlin sage ich nur mit der S-Bahn, da habe ich so das Gefühl, da habe ich immer Angst, so jetzt hier knallt. Wie? Na, Attentat. Weil ich so das Gefühl habe, wenn Berlin irgendwann mal dran ist, was ich nicht hoffe, ist so, dann denke ich, die S-Bahn als allererstes und der Potsdamer Platz. Ich glaube, die S-Bahn wird es nicht sein, weil die S-Bahn fährt ja nie. Auf die S-Bahn kannst du dich nicht wirklich verlassen. Doch, denke schon. Ich denke dann eher U-Bahn. Dann kannst du dich aber auf die Bombenleger auch nicht verlassen. die nicht hochgehen. Ja, die U-Bahn? Ja, aber das ist doch geprägt durch Nachrichten und durch schlechte Nachrichten. Deswegen gucke ich übrigens keine Nachrichten. Ich mache mir da keine Nachrichten. Du hast keine Nachrichten? Nee, bei sowas will ich versuchen, das nämlich zu filtern. Du liest es. Ich gucke irgendwas nicht. Ja, aber warum soll man sich mit negativem Kram? Also, Nachrichten leben ja davon, negativ zu sein. Ja. Ich war ja auf Kur dann und da hat die gesagt, das hat sie gut gesagt, fand ich, die Psychologin. Wir haben da so eine Runde gesessen den ganzen Tag und was stresst uns und bla bla bla. Ne? Und dann sind wir auf die Medien und früher gab es ja auch keine Medien. Was haben denn die Leute früher gemacht? Die haben vorher gesessen und gesucht. Und dann dachte sie so, wissen Sie was? Ich meine, mich interessiert das herzlich wenig, dass gerade in Thailand ist schlimm genug, aber dass da gerade so eine das und das passiert ist. Früher ist es erst Monate später an uns gedrungen und wir haben den Stress noch nicht gehabt. Der Stress wird dadurch gemacht, dass wir aus Nachrichten, berichten sie aus Indien, Australien und sowieso, und du wirst jeden Tag damit konfrontiert. Ja. Und das macht Stress und auch Angst. Das ist auch irgendwann zur Gewohnheit. Naja, aber das ging ja früher auch nicht so. Ja, aber wir haben ja schon anhand der Ängste, die wir gerade besprochen haben, auch gemerkt, dass vieles durch Fremdeinwirken, Ängste durch Fremdeinwirken kommen. Und wenn man halt jetzt nur Nachrichten guckt, kann ich mir gut vorstellen, dass man dadurch sich auch negativ belastet. Ja, wenn's ja. Genau, also ich weiß nicht, ob das salonfähig ist, heutzutage offen raus zu sagen, mich interessieren Nachrichten nicht. Ne? Also ich gehe trotzdem wählen, wenn halt der Schreiben im Briefkasten ist, aber mich interessieren halt Nachrichten nicht. Also ich muss mich nicht mit negativen Sachen mir meinen Tag versauen. Naja, so bestimmte Sachen wie die Krieg oder so, das ist irgendwie jeden Tag. Und irgendwann willst du das auch nicht immer jeden Tag hören. Das ist schlimm genug. Vorhin haben sie wieder ein Thema, was da wochenlang durchkommt. Das ist langweilig irgendwann auch. Also meine Mutter, die hat ja bei einem Nachrichtensender gearbeitet. Und für sie war das eine Belastung. Sie hat im Schnitt gearbeitet, das heißt, sie musste das Rohmaterial von den Kameramännern schneiden. Und so ein Kameramann muss natürlich Sensationsmaterial bringen und hält auch dementsprechend immer rauf. Ne? Und vieles davon ist ja nicht sendefähig, weil das kannst du halt einfach im Fernsehen nicht bringen. Und sowas kriegst du dann eben in gewissen Positionen im Fernsehen auch zu Gesicht. Ne? Und für sie war das eine Belastung gewesen. Ne? Sie hat deswegen dann auch geguckt, dass sie den Sender wechselt. Echt? Ja, das war bei einem Nachrichtensender. Ich habe ja auch beim Nachrichtensender gearbeitet. Ich weiß nicht, wie ich das sagen darf. N24? Nein. Ich habe aber gefiltertes Material bekommen. Also da war schon, das war schon... Entschuldigt, ich bin mitten drin, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass die Katze mir jetzt den Pull hat und kackt, weil sie nicht auf Klo kann. Entschuldigung, Katze. Das war jetzt meine Angst. Tür zu geht nicht. Nee, und das auf Wiesen kannst du wegwischen. Ja, wie gesagt, es gibt Schöneres als Nachrichten. Dann soll man lieber ein schönes Buch nehmen oder soll sich. Die Bücher sind ja heute auch nicht besser. Man müsste Nachrichten mal filtern nach positiven Dingen. Ob wirklich auch, wenn positive Sachen vermeldet, ist es das. Die Momentan Aufgabe, wüsste ich nichts Positives. Ist es die Aufgabe von Medien, positive Informationen zu übertragen oder zu übermitteln? Ja. Die Zeitungen sind auch ein gutes Beispiel. Die spielen ja auch mit den Ängsten und auch da kommen ja eigentlich nur. Kann man sich ja mal die Bild-Zeitung nehmen, die ja auch sehr gut, die verdienen sehr gut mit damit. Die verdienen ja, damit richtig gut. Die verdienen mit den Ängsten der Leute richtig gut Geld, weil die Leute lesen sich das durch und. Nicht so seit das gleich die passende Werbung dazu. Nee, für die ist das ja auch ein bisschen Therapie, weil du liest so eine negative Geschichte durch und sagst erstmal in erster Linie, so Gott sei Dank hat es mich nicht erwischt. Aber trotzdem bleibt ja die Angst, ja, was war bei mir um die Ecke? Ja, ist ja wie mit der Love Parade, ne? Was jetzt auch an, ist ja eigentlich schrecklich genug, was da passiert ist. Und jetzt denkt zwar jeder Feier, also ich mag es auch nicht, wenn so viele Leute irgendwo. Also, das hat zum Beispiel bei mir keine Ängste ausgelöst. Nee. Aber da muss ich auch sagen, ich war zu der Zeit im Urlaub, konnte mich deswegen nicht tiefergehend mit der Materie auseinandersetzen. Und ich glaube, je mehr man sich mit negativen Sachen beschäftigt, desto mehr färbt es auf einen ab. Mein Gott, dann bin ich ja verfärbt ohne Ende. Ja, du solltest schöne Sachen gucken. Was? Ich will Tierfilme. Ne, da geht's auch herzu. Ein Pinguin. Ja, yeah. Was macht der Pinguin mit dem da? Die alte Doku hier von Disney. Wo mit den betrunkenen Tieren. Genau. Ach so. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt, aber. Ja, genau. Stimmt, das ist mal noch was Schönes, aber da gibt es ja auch hier diesen Naturfilm, wo ein Eisbär dann so zerlegt wird von einem anderen Tier, wo ich schon meinen Kindern die Augen zuhalten muss, weil der Eisbär Blut verschmiert, weil er mit Walrossen kämpft. Ach du Scheiße. Ja, eigentlich auch so ein schöner Naturfilm, bis auf die hochdramatische Stelle halt. Ja. Mhm, okay. Ja, viel Ängste gibt es nicht mehr. Meine Ängste sind heute bereinigt. Ich gehe jetzt glücklich durch die Welt. Spinnphobie gibt es noch. Das ist ja eine Phobie, ist ja keine Angst. Ja, nee, also, sowas wird... Okay. Ja, das ist ja typisch, die haben ja viele. Ja, so vor kleinen Insekten hat man schon auch, also, aber das ist ja nicht so eine panische Angst. Ja, es ist komisch, dass man sich nicht traut, einen Grashüpfer anzufassen. Oder? Doch, ich traue mir, einen Grashüpfer anzufassen. Also ich habe damit auch kein Problem. Ich traue mich auch, ein Oberlangbein anzufassen. Ich habe Reptilien gefüttert und da war das jetzt zwangsläufig nötig. Das traue ich mir anzufassen, ich habe nur Angst vor Spinnen. Vor den Rest nicht, vor Kiefermaden oder so, das ist nicht so schlimm. Aber Kiefermaden. Nee, das stört mich nicht. Nö. Ja. Aber Spinnen. Das ist eklig. Aber nur, weil ich die selber früher mal geschmissen habe. Du hast sie geschmissen? Ja, ich habe die mal angefasst und habe die mal geschmissen. Hier ins T-Shirt rein. Echt? Du warst sehr geliebt, oder? Früher. Naja, und der war Gegenwind. Echt? Und das war dann der Tag. Das waren die anderen, der mit dir gemacht, ja. Nee, das war ja nur der Wind. Also bei Spinnen ist es bei mir zum Beispiel so, wir haben Wenn du Kamera, Clips, Clips, Clips, Clips, Clips. Ja, aber das ist so, wenn zu Hause wirklich in jedem Raum eine Spinne. Also, bei mir ist so, die Frau lässt das ja nicht so zu mit den Spinnen, aber wir haben ein Abkommen, es darf in jedem Raum eine Spinne sein. Und Spinnen werden bei uns noch nicht getötet. Wie macht ihr das? Nein, die werden schon im Glas und raus in der Natur. Ja, gemacht. Ja, es ist ja auch. Was für mich sehr komisch ist, wenn jemand Insekt tot tritt. Nee, tot treten nicht. Also, das finde ich dann, da denke ich dann immer, scheiße Mord. Nee, also nicht tot machen, aber im Glas raus machen. Also bei Mücken habe ich ja keine Hemmung. Nee, das stimmt. Bei Mücken und Wespen und Fliegen nicht unbedingt. Aber so Spinnen und so, die können gerne ruhig am Leben bleiben. Und also eine Spinne habe ich noch nicht. Und warum sollte bei dir pro Raum eine Spinne sein dürfen? Weil die ja auch ein Recht darauf hat, einen Lebensraum zu haben. Ja, draußen. Und man muss dazu sagen, die Spinnen, bei denen sich bei uns handelt, Zitterspinnen, ne? Zitterspinnen. Und Zitterspinnen. Oh, die machen ganz viele kleine Zitterspinnen drin. Ja. Ja. Oh, Entschuldigung, ist das eklig. Also, und da muss ich sagen, wenn ich das sehe, wenn so eine Zitterspinne dann mit Eiern am Kopf durch die Gegend läuft, dann bin ich auch für Umsiedlung. Ne? Aber abschieben. Ja, abschieben, genau. Oh, nee, aber so finde ich, die haben ja auch, die fressen ja auch was. Und ja, was denn? Da passt doch nicht die Rinden. Zitterspinnen fressen zum Beispiel Silberfische. Ne? Deswegen sind Zitterspinnen im Badezimmer sehr angenehmer Zeitgenosse. Bei mir nicht. Und da werde ich noch hochhandeln, dass dort zwei im Rohrraum sind. Also zwei im Bad räumen. Das heißt, bei uns dürften leben, wenn ich das durchkriege mit den zwei Spinnen in den Sanitärräumen, dann hätten wir dann, nehmen wir mal Küche mit zu, werden schon mal sechs Spinnen, dann auf die anderen drei Räume auch nochmal. Die können nach draußen leben. Nee, vier Räume. Silberfische kommen ja nicht einfach zwölf so. Spinnen. Ja, aber an Silberfische kommst du schwerer ran als an die Spinnen. Du musst einfach nur die Feuchtigkeit auch nicht wegnehmen. Das ist in Sanitärräumen sehr schwierig. Nee, wieso? Wenn du duschst, trocknest du ab. Nee, das ist ja, die sitzen ja nicht, die wohnen ja nicht auf den Fliesen. Also ich habe keine Silberfische. Die wohnen ja im Ritzen und kommen irgendwo her. Ne? Du hast zum Beispiel eine Badewanne drin, da ist darunter vielleicht Feuchtigkeit irgendwo, wo du nicht rankommst. Oder im Gemäuer kann da ja auch feucht sein. Da kommt die Zitterspinne auch nie ran. Die kommt schon an die Silberfische ran. Jetzt habe also ich mir neue Angst. René hat gerade eine neue Angst kreiert. Ja, das möchte ich hier mal fest. Ich merke schon, also, Insektenphobien sind jetzt hier nicht so das Thema. Nee. Oder auch Schlangen oder so. Das Schlangen stören mich nicht. Manchmal lächerlich. Schlangen habe ich kein Problem. Schlangen, Echsen, all diese ganzen Kram. Nur Spinnen. Hm? Also so vor Tieren generell. Man hat ja auch Angst, sich die Haare, also die Frauen haben das meistens, bei langen Haaren sich die Haare abschneiden zu lassen. Das könnt ihr jetzt nicht nachvollziehen. Ne? Nee. Das sehe ich schon. Aber es ist so. Man hat Angst, sich die Haare abschneiden zu lassen. Entsteht da irgendwie ein sozialer Nachteil dadurch? Ja. Mit Glatze kriegt sie bestimmt keinen Job. Nein, soll ich schon mal sagen, weil es ist mir einmal passiert in meinem Leben, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann. Ich hatte ja schon mal lange Haare und da habe ich sie mir irgendwann mal kurz schneiden lassen. Bei euch Frauen finde ich immer komisch, wenn ihr sagt, ich habe keine langen Haare, aber die gehen euch bis zur Schulter. Was ist denn das? Das sind doch lange Haare. Mann, er hat von den langen Haaren wirklich Kurzhaarschnitt, ja? So. Ja. War schon schlimm genug. Also. Irgendwie hat mich getraut. Machst den Fernseher an. Die stimmen noch in der Werbung Frauen mit langen Haaren. In jedem Scheiß. Nein, das ist wie eine Schwangere. Nein, Frauen mit langen Haaren. Du rennst draußen rum, alle mit langen Haare. Und wenn du kurze, wenn lange Haare hast, haben alle Frauen kurze Haare. Ja. Scheiße. Das ist doch voll scheiße. Ich habe auch wieder im Auto gesessen. Immer so Hälfte, so oh, eigentlich könnte ich mir das bestimmt gut aussehen. Nee, immer sagt mir, Mann, hast du Schiss vor? Ja, hab ich. Da heulst du. Gut, aber ja, das ist ich. Ja, da kann man ja auch mal über seinen Schatten springen. Und die abschneiden? Es ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, so eine Angst zu überwinden. Siehst du? Das ist, was ich zu dir gesagt habe. Wir haben für alle Zwangsneurotiker unter euch, ja, die Situation total kontrollieren müsst. Ich habe jetzt mal den ultimativen. Jetzt. Das Sprungbrett aus der Zwangsneurose jetzt, für euch. Ja. Und zwar, wenn ihr so vom Typ her seid, dass ihr halt ganz klare Vorstellungen habt, wie etwas abzulaufen hat und ein ungutes Gefühl habt, wenn es nicht so läuft, also euch das dann Unbehagen bereitet, dann habe ich folgenden Test für euch. Jetzt. Ihr geht. Nein, ich Sommer, weiß. Ja, das ist, ja, stellt ihr euch an einem Eiswagen an oder an einer Eisdiele und geht mit dem Vorhaben an dieser Eisdiele oder einem Eiswagen, euch ein Erdbeereis zu holen. Und die ganze Zeit, nimmt eine möglichst lange Schlange, damit ihr schön viel Zeit zum Überlegen habt, die ganze Zeit in der Schlange überlegt ihr euch, wie ihr schon den Eisverkäufer sagt, ich hätte gern ein Erdbeereis, ich hätte gern ein Erdbeereis. Also ihr müsst euch euer Vorhaben, während ihr an der Schlange steht, verinnerlichen, bis ihr dran seid. Und wenn ihr dran seid, und denkt dran, ihr wollt ein Erdbeereis haben, wenn ihr dran seid und der Eisverkäufer sagt, was darf es sein, sagt ihr, ein Kiwi-Eis bitte. Und wenn ihr das hinbekommen habt, dann habt ihr eure Zwangsneurose, was diesen Kontrollwahn oder diesen Planungs- und Voraussehungswahn angeht, eigentlich schon zumindest mal kräftig zwischen die Beine getreten. Ja, aber das war's auch. Ja, dann musst du es immer wieder machen. Irgendwann färbt es. Also lieber Herr Görlitz, du, nee, Herr Görlitz, das ist nicht so einfach. Warum nicht? Nein, das braucht man nicht mehr mir erläutern. Hast du es dann jemals versucht? Was, mir ein Kiwi-Eis zu holen? weißt du, bei wem es super klappt? Ja. Bei Julia. Die eigentlich für unser Kind einmal Spaghetti Carbonara besorgen sollte, aber dann mit Spaghetti Napoli ankam. Sie ist mit dem Vorhaben Spaghetti Carbonara an der Stange angestanden und als er gefragt hat, hat sie Spaghetti Napoli genommen. Warum auch immer. Ja, das ist aber was anderes. Das kann man nicht vergleichen mit Kontrollwahn. Also Kontrollwahn klingt jetzt so, das ist jetzt nicht der Wahn, dass man andere kontrollieren muss. Oder so. Nein, aber es geht manchmal auch um die Kontrolle haben. Es geht um die Kontrolle haben. Ne? Manchmal auch um eigenes Leben und auch über andere. Ja. Ja. Aber wie sagt man da so schön, für sie ist jetzt Priorität, dieses als erstes zu machen. Ja. Für ihren Partner oder Lebensabschnittsgefährten, wie auch immer, ist es auch Priorität. Aber gerade nicht an erster Stelle. Ja, sondern vielleicht an dritter Stelle. Aber dafür ist es für ihn genauso wichtig. Wenn ich mich jetzt so reden höre, würde ich denken, Dutch, Dutch, das geht auch, ja wirklich. Liegt jetzt nein, vielleicht? Ich muss mich aushalten. Ja, ich stehe da drüber. Wenn wir jetzt von Kontrollfahren reden, liegt der vielleicht daran, dass man in erster Linie seine Interessen durchsetzen will? Nö. Dass vielleicht ein Mensch, der sehr empathisch ist... Wir streiten unsere Irrungen. Ein Mensch, der sehr empathisch ist, vielleicht sagt, mir ist jetzt erstmal wichtig, was der andere für Interessen hat. Und, Nee, würdest du auch nicht so denken. Nee. Ich frage mich das gerade. Nee, das würdest du auch nicht machen. Interessiert mich nicht. Was interessiert dich nicht? In dem Augenblick, es muss für beide wichtig sein. Und das ist schon klar, was dann wichtig ist. Okay, dann nehmen wir mal, dann frage ich dich jetzt, geht diese Eisgeschichte, ist die machbar? Sich an die Eisbude zu stellen? Das mache ich, ganz ehrlich, habe ich schon mal gemacht. Ich stehe davor und sage, ich möchte jetzt Eierlikör. Also das ist was völlig anderes nimmst als... Ja, nehme ich an, ich stehe da, will Eierlikör. Okay, ich möchte gerne einmal Stracciatella. Das funktioniert. Ja. Okay. Stracciatella. Oder ich nehme Stracciatella und Eierlikör. Und Kiwi! Für den anderen dann aber. Der ursprünglich das Erdbeereis wollte. Ja. Aber es geht, also Eis, man kommt, das ist ja... Ne? Ja, ich meine, du meinst, aber das ist ja ganz schnell zu machen. Aber es gibt schon so bestimmte Sachen, wo es ganz schwer fällt. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist so schwer, für mich ist es sehr schwer. Ja. Ne? So. Gut, ich wollte auch kein Therapeutengespräch daraus machen. Das nächste Mal eine Bank mitbringen. Also mich ganz ehrlich mal, wenn können die antworten? Ja, also sie haben die Möglichkeit... Das ist aber super, dass du mich danach... Ja, das ist toll, oder? Und wir haben sogar eine Lösung dafür. Also, nee, wenn jemand, wenn ihr jetzt mitgefiebert oder mitgeeifert habt im Kopf und vielleicht euch auch jetzt Ängste klar geworden sind... Ganz dringend mal interessieren, oder, was ihr so habt. Oder vielleicht auch, genau, das ist sehr gut, und vielleicht jetzt auch was therapiert war oder ihr sagt, ich habe eine total abgefahrene Angst, Neurose oder einen abgefahrenen Zwang, dann habt ihr die Möglichkeit unter... www.silfmedia.de/blog zu diesem Beitrag, der zu dem Podcast ist, einfach einen Kommentar abzugeben. Ja, nee, machst du es nochmal langsam, bitte, so wie im Fernsehen. www.silfmedia. Das muss man buchstabieren, das ist nicht so einfach. Das ist Siegfried, Ida, Ludwig, Viktor, Martha, Emil, Doa, Ida, Anton.de. Slash Blog. Ja. Habt ihr die Möglichkeit, einen Kommentar zu geben? Wenn ihr nicht so öffentlich wollt, dann schickt mir einfach eine Mail an rene@silfmedia.de und dann können wir das im nächsten Podcast ja mal auswerten. Würde mich ganz ehrlich, würde mich echt dringend interessieren, ob ich so alleine da stehe mit meinen ganzen Macken und Ängsten oder ob so ein paar andere abgefahrene Sachen und wie man sie vielleicht so ein bisschen mildern kann. Kennst du denn Leute, die gar keine Macke haben? Oder sagst du, die haben absolut keinen Tick? Also bis vor kurzem wusste ich den Tick von meinem Bruder nicht. Ich finde das jetzt ganz interessant, was ich weiß. Und dann heißt es, ich werde jetzt mal ganz genau und gucken, wenn wir nächstes Mal nichts abbiegen. Ab heute werden nur noch Schuhe draußen zu Prosecco gehen. Oh, jetzt geht's los. Aber hast du nur beim Linkserbiegen, nicht beim Rechtserbiegen, ne? Ja, der Rechtserbiegen ist ja... Achso, nee, genau. Ja, rechts, da kannst du ja einfach fahren. Oh, dann ist ja diese Kreuzung, Kaufland, ja, genau. Links nach Rheinland. Gefährlich. Ja, wenn man eine Tour plant, dann wird die guckt immer und möglichst viel rechts fahren. Und weißt du, an welche ich denken musste? An die, die dahinter ist, an der Tankstelle. Ja, das in der Kaufland, wenn du von der, aber hinten... Ach, da ist sie noch selber. Ja, eben. Also die, ja, ist jetzt nicht aber jetzt mal gerade zu überlegen, ob ich mein Kind, der keine Macke hat oder so eine Angst. Ich würde fast sagen, mal ganz ehrlich, so unter uns, mein Mann. Wäre jetzt auch gleich mal eine Frage gewesen. Ganz ehrlich, ohne Scheiß jetzt hier. Ich habe jetzt gerade so in mich geschaut. Ja, und so in vielleicht fällt ihm aber auf, wenn er den Podcast hört. Ja, ich Schatzi, ich liebe dich, ja? Also du hast damit nichts zu tun, ja? Ich hab da auch noch was, ich habe da auch noch eine Leiche im Keller. Nee, aber ganz ehrlich, ich glaube, mein Mann. Ja, aber ich finde... Na, René, überleg doch mal, sieht, welche find, Angst sollte immer, er haben? Ich finde, er steht immer gleichgültig da und sagt so, machen wir. Nee, und was du als gleichgültig, das ist so eine Zuversicht. So eine, das ist so ein Grundoptimismus. Oder so, ja. Ja, ist das nicht schrecklich? Ja, aber vielleicht ist das nur ausgesetzt. Ja, nein, ich würde, ganz ehrlich, ich würde mir ab und zu mal wünschen, Schatz, dass du... Ah, Panik! Ich habe eine Panikattacke. Willst du mit mir zusammen ausleben? Nein, aber dass man, ich meine, ich sage ja manchmal sehr oft sogar, meine Ängste spreche ich ganz offen aus und ich habe ja, glaube ich, in jedem, was ich tue, irgendwie Schiss und dann spreche ich mit ihm darüber und der hat dann immer nie Schiss. Will ich doch von ihm auch mal hören, dass er aber vielleicht macht er das ja, um dir Rückenhalt zu geben. Ich will jetzt hier nicht auch noch zum Paartherapeuten. Darf er denn auch anonym? Nein, aber du hast mich gerade gefragt, ob ich nicht jemanden kenne. Ja, und ich würde so ganz exakt sagen. Das war auch meine Vermutung. Ich würde sagen, Nico. So. Aber ich bin der Meinung, dass jeder irgendwie. Ja, aber sag doch mal. So, also, lieber Enrico, du hast jetzt, kannst du dich gleich mal ein bisschen proben im Internet, ein bisschen üben, wie man das so reinkommt. Ne? Kannst du gerne uns mal abgeben, was deine Macke ist und wovor du Angst auch, hast? So nein, sagen. Das kann er auch alleine. Nee, ich meine, das kannst du ihm doch auch so sagen. Du brauchst ja nicht jetzt den Podcast hier als Plattform nehmen, um mit deinen Familienmitgliedern zu kommunizieren. Man ist ja davor auch anonym schreiben. Ja. Also mehr würden mir echt nicht einfallen, das wäre so der Erste. Also du sagst, die Mehrheit der Leute, die du kennst, die haben irgendwie ihn. Ja. Den zu sitzen. Also, ja, mein Papa hat ihn zu sitzen. Oh, echt? Mutti auch, oder? Sowieso. So, gut, dann, dann haben wir in der zweiten Ausgabe des Podcasts ja gleich mal eine Familienfehde ausgelöst. Also wie gesagt, die Marien, der René und der Holly sind jetzt ganz gespannt, was ihr so für Ängste macht. Ja. Wirklich, ey, wehe, ihr antwortet nicht. Ja, würde uns mal interessieren, genau. Habe ich schon wieder Angst. Dass er nicht kommt. Wir ermitteln durch euch. Die große Angst ist ja auch Versagensangst, ne? Ja. Kennst du sowas? Ja. Ich kenne alle Ängste. Also das ist sowas, was ich zum Beispiel gar nicht habe, Angst zu versagen. Doch. Weil ich finde, wenn man sein Bestes gibt, dann kann man gar nicht versagen. Was ist das Beste? Man muss ja nicht alles hinkriegen, man muss ja nicht alles können. Also, was ist das Beste? Ich kenne so einen schönen Spruch, nur ich wünsche dir zum Feste das Beste vom Besten, das Gute. Ach, ich weiß ja gar nicht mehr. Jetzt hat es gerade auch aufgehört, sich zu reimen. Ja, ist noch anders. Ich fällt mir doch nie mal ein. Aber ja, ist egal. Aber was ist das Beste? Doch, kenne ich auch. Man kennt so viele Ängste. Also ich habe oder Prüfungsangst. Ja. Nee, siehst du, also, das habe ich auch. Also, ich muss sagen, im beruflichen Leben funktioniere ich komplett ohne Ängste. Ja, René, wir sind da so ein bisschen unterschiedlich. Ja, wir haben öfter schon mal Diskussionen geführt, ne? Ja, ja. Ist ja auch nicht einfach, ne? Ja. Ja. No. Gut. Aber das werden wir aus, wenn das Ding aus ist. Genau. Ich habe schon die Angst, dass wir für den nächsten Podcast kein Thema haben. Doch. Angst Teil 2. Nee. Genau. Man kann ja auch, ich weiß ja nicht, ob man aber man kann ja mal auch ein. Ist es ein Rollenspiel? Nee, aber. Sex Held. Ja! So erotische Themen. Achso, das nächste Mal setzt man hier alle nackt vor dem Mikro. Ja, oder? Was ist da? Ist doch mal erotische Themen. Das Thema? Ist eine geile Idee. Podcast das ab 20 Uhr. Und, aber nicht nackig sitzen, ich meine aber mal so Sex. Da haben sie Sex in der Partnerschaft, Sex alleine, Sex mit Video, Sex mit Toys. Nee, da haben wir noch ein Thema für die nächste Sendung. Oder? Ja. Also gut, das finde ich mal interessant. Dann werde ich dafür sorgen, dass wir einen Server zur Verfügung kriegen, der dann die Last doch aushält. Ja. Und wenn du aber mein Mikrofon hier auffrisst gleich, dann können wir die nächste Sendung, dann wird diese Sendung schon sehr feucht werden. Nee, und wenn du auf den Tisch mal klopfst. Oh Mann, Entschuldigung, ich habe es eigentlich versprochen, dass das ich das so nicht Tick. Mache, aber es ist nochmal so eine Macke, dass ich mit den Füßen wackel und immer alles aktiviere. Ja, das hast du übrigens auch, dieses dauerhafte Bewegen, aber ich mache das nur, damit ich keine Thrombose kriege. Ja, jetzt weiß ich, warum jetzt ich das mache. Jetzt hast du eine gute Ausrede. Ja, aber ich wieder frage, warum mache ich das? Alles klar. Genau, dann musst du sagen, nicht, ich zappel so, aber das kenne ich bei vielen Leuten, die so... Das liegt, glaube ich, daran, das ist uns Städtemenschen, glaube ich, ein bisschen vorbehalten, weil wir hier so unter Strom stehen. Ich komme aus dem Dorf. Ja, aber du lebst ja in der Stadt. Ach so. Schon immer. Ja, ich glaube, das ist so eine Zivilisationskrankheit. Das sind vielleicht die ersten Anzeichen von Tourette. Ja, wahrscheinlich. Arschloch. Ja. Wobei, ich muss dazu sagen, Holger hat sich darüber jetzt nicht lustig gemacht. Das war jetzt nur für die, die nicht wissen, was Tourette ist. Ja. So. Also, nee, ja, dieses Wackeln, ich hab's auch gerade, aber wie gesagt, da habe ich mir im Laufe der Jahre eine Ausrede zurechtgelegt. Was machst du gegen die Thrombose? Und ich sage immer, ich mache das, damit ich keine Thrombose kriege. Finde ich gut. Ne? Sag ich immer, ist auch überzeugend. Aha. Hat auch einen medizinischen Hintergrund. Hervorragend, dann sind wir durch. Also ihr könnt, schaut einfach auf den Blog. www.selfmedia.de/blog. Ja. Und dort findet ihr zu dem Podcast einen Beitrag und da findet ihr auch alle folgenden Podcasts. Was sehen die denn da? Schreibst du das alles nieder? Nee, da steht dann nur so, neuer Podcast-Thema, Ängste so, und Zwangshandlungen und und dann kann man darunter auch kommentieren, kann man seine Meinung abgeben. Oder ihr schickt eine Mail an René@selfmedia.de. Und dann werde ich mich vertrauensvoll um euer Anliegen kümmern. Ja, und ich freue mich auch. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir die Sendung. Es war schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr da wart, ihr beiden. Ja, ja. Und mal gucken, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen jetzt nach der Sendung. Vielleicht können wir irgendeiner deiner Ängste gleich noch therapieren. Vielleicht können wir uns alle drei gegenseitig helfen. Das machen wir jetzt. Und die nächste Sendung wird erotisch. Ja, würde ich sagen. Wenn wir kein erotisches Thema haben, wir toll. Dann sitzen wir nackt vorm Mikro. Ja, seht ihr ja nicht. Nur seht aber ihr wir nicht. Geben euch das wieder. Aber Kopfkino. Gut, ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst wieder. Okay. Ja. Hat Spaß gemacht. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.